Kapitel 6 Übung 4 Hören und Phonetik. Hör zu und ergänze die Wörter mit den folgenden Konsonanten oder Gruppen von Konsonanten. Aber pass auf! Sind sie Groß- oder Kleinbuchstaben? 1. Das Orchester beginnt zu spielen. 2. Clara und der Prinz setzen sich auf den Thron. 3. Auf einmal schläft sie ein. 4. Clara, sagt jemand. Clara, schläfst du? Komm, wach auf. 5. Willkommen im Land der Süßigkeiten, sagen sie. Vielen Dank, antwortet Clara. 6. Frohe Weihnachten. 7. Die Aufführung fängt an. Man spielt Violine, Hörner und Klavier. 8. Es gibt ganz viele Tänzer, Männer und Frauen.